Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Ist der Kapitalismus noch zu retten? Teil 1. Im Juli 2009 hielt im Erfurter Radio Frei der Nürnberger Publizist und Theoretiker Robert Kotz einen Vortrag über die Krise der Finanzmärkte als Krise des kapitalistischen Gesamtsystems, den wir in zwei Teilen präsentieren. Robert Kotz, Autor des Buches Das Weltkapital und Schwarzbuch Kapitalismus, sieht die Ursache der Krise nicht wie gängige Interpretation in den Finanzmärkten, sondern im System der Warenproduktion bzw. im System der Arbeit selber begründet. Zunächst legt Robert Kotz dar, aus welcher Perspektive er seine Darstellung entwickelt. Mein Thema ist natürlich die Kritik der politischen Ökonomie, das heißt Kapitalismuskritik natürlich, und in dem Zusammenhang die Krisenentwicklung. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier war, es war auf jeden Fall vor diesem großen Kriseneinbruch im Herbst 2008. Und für mich war das eigentlich damals schon, oder ist eigentlich schon seit langem, dafür bin ich auch ein bisschen verschrien, dieses Krisenthema eben virulent, weil meine These ist ja, dass wir es eben schon seit den 80er Jahren mit dem Prozess einer historischen Krise zu tun haben, einer inneren Schranke, ein Herankommen an eine innere Schranke des modernen kapitalistischen Systems. Und zwar in Verbindung mit der Entwicklung der dritten industriellen Revolution, der Mikroelektronik und ihren Auswirkungen auf den Verwertungsprozess des Kapitals. Nun, da das ja diese These schon ziemlich lang im Raum steht, also zum ersten Mal formuliert habe ich das unter dem Titel Die Krise des Tauschwerts im Jahr 1986, ist es natürlich vielen Leuten in der Zwischenzeit ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber ja, sozusagen unglaubwürdig geworden. Na, wo ist sie denn, deine Krise? Obwohl, wenn man sich die Entwicklung der Welt seither anschaut, dann hat es natürlich in vielen Weltregionen und in ganz bestimmter Hinsicht sehr wohl Krisenprozesse gegeben. Die wurden natürlich bloß aus der Loge sozusagen, in der die kapitalistischen Zentren, auch große Teile der Bevölkerung oder der Mittelschicht zumindest, in diesen Zentren sich immer noch befunden haben und befinden, nicht so schwerwiegend sozusagen wahrgenommen, während es für sehr viele Menschen in der Welt diese Krise schon längst eine reale Erfahrung ist und eben auch eine traumatische und dramatische. Also jetzt seit Herbst letzten Jahres ist vielleicht die Glaubwürdigkeit dieser Krisenprognose wieder etwas gestiegen. Ich möchte deswegen zunächst mal so eine Art Phänomenologie dieser Krise, was die Dimension angeht, versuchen. Also eigentlich nur mit Bezug zunächst mal darauf, was jeder, der Zeitung liest, die Medien mitbekommt und in irgendeiner Weise das mitbekommen hat, also die entsprechenden Facts ja auch weiß. Bloß ist halt so, dass man so als marktwirtschaftlich konditionierter Mensch eigentlich selber schon sehr kurzfristig denkt, also das Alltagsbewusstsein, das ist vielleicht inzwischen so weit konditioniert, dass es ja schon nicht mehr weiß, oft, was eigentlich gestern gewesen ist. Also diese Verkürzung des Zeithorizonts, die in der kapitalistischen Entwicklung offensichtlich drin ist und die jetzt mit diesem Prozess der letzten Jahrzehnte sich zugespitzt hat, ist so das Gedächtnis gewissermaßen immer kürzer geworden. Also zunächst mal, was diese Erscheinungsebene dieser Krise angeht, die Größenordnung. Das war zuerst eingeordnet, also jetzt bei dem ersten großen Börsenkrach, dem ersten schwarzen Freitag im Oktober letzten Jahres. Da wurde das zuerst eingeordnet in die Finanzkrisen der letzten 30 Jahre. Die hat es ja nämlich gegeben. Das gehört zu dem kurzen oder eben doch längeren Gedächtnis. Also zunächst war das ja seit Anfang der 80er Jahre die sogenannte Schuldenkrise der Dritten Welt, die erste Zahlungsunfähigkeit Mexikos, die datiert auf das Jahr 1982. Dann war es in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, die große Krise des US-Sparkassensystems, die sogenannten Saving and Loans, das also mühsam nur aufgefangen werden konnte. Dann waren es die Börsencrashe im Westen, vor allem in New York 1987, ein großer Börsencrash. Und dann Anfang der 90er Jahre in Japan, also der Nikkei-Index, der japanische Aktienindex, der stand damals auf der Höhe von 40.000 Punkten. Heute steht er bei knapp 9.000, ist schon fast auf 7.000 Mal gefallen gewesen. Das sind also Billionen von Dollars umgerechnet, die da verbrannt worden sind bei diesem großen Börsenkrach Anfang der 90er Jahre. Seitdem dümpelt Japan eigentlich so stagnativ vor sich hin und konnte sich eigentlich nur durch die starke Exportlastigkeit, vor allem die Exporte in den USA, einigermaßen über Wasser halten und die faulen Kredite da einigermaßen externalisieren, die sich da angesammelt hatten. Dann war es Mitte der 90er Jahre die große Finanz- und Währungskrise der sogenannten asiatischen Tigerstaaten. Die wurden ja vorher groß hochgejubelt, nicht? Die eben Tiger, nicht? Die kleinen Tiger in der ganzen Kette, pazifischen Kette, also diese Länder wie Südkorea, Taiwan, Singapur und so weiter, Thailand, die krachten also da völlig runter. Dann war es Ende der 90er Jahre, um die Jahrhundertwende, die große Russlandkrise. Russland stand da ja am Rande des Staatsbankrotts, Gefolge dieser Jelzin-Ära. Dann war es die berühmte Argentinien-Krise, also auch da Staatsbankrott. Bis heute kriegt Argentinien von privaten Anlegern kein Geld mehr, musste also aufgefangen werden vom Internationalen Währungsfonds. Man hat es vielleicht, gerade auch Teile der Linken haben das ja sehr gehypt und auch hat man ja mitbekommen, auch zum Teil über die Medien. Das war ja wirklich auch ein tiefer Einbruch im Alltag in Argentinien. Also mit riesiger Massenarbeitslosigkeit, Staatsbankrott, die Renten wurden nicht mehr gezahlt. Also auch entsprechende Betriebsbesetzungen, Massendemonstrationen, Auseinandersetzungen mit dem Polizeiapparat. Das konnte auch mühsam nur aufgefangen werden, wie gesagt, mit Hilfe des IWF. Dann hatten wir nach der Jahrhundertwende 2001, 2002 das Platzen dieser Dotcom-Blase, also dieses sogenannten Internetkapitalismus. Das war ja auch so ein Hype, nicht? Die sogenannten neuen Märkte, an die Aktienmärkte, die sich so genannt haben, die sehr konzentriert waren auf diese Internet-Klitschen, die mit ein paar Beschäftigten sich oft die Börsenkapitalisierung innerhalb weniger Jahre in der Größenordnung von Volkswagen erreicht hatten, nicht? Also da war eine riesige Finanzblase, die ist da geplatzt. Ja, und da will ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Also eigentlich haben wir es mit einer historisch beispiellosen dichten Kette von Finanzkrisen zu tun. Scheinbar wurden die zwar jedes Mal bewältigt, aber es ist immer sehr mühsam. Und jetzt, seit eben letzten Herbst, hat sich das offensichtlich in einer neuen Dimension entwickelt. Man kann sehen in den offiziellen Verlautbarungen, in den Nachrichten, erst hieß es nämlich, wie gesagt damals beim ersten Schwarzen Freitag, es sei die größte der letzten 10 Jahre. Dann war es auf einmal die größte der Nachkriegsgeschichte, dann die größte seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und plötzlich die größte aller Zeiten, die schlimmste Finanzkrise aller Zeiten. Zumindest so, wie es dann in den Medien auch seitens von Vertretern der Wirtschaftsinstitute, der VWL, tatsächlich geäußert wurde. Das ist mal so eine Ebene dieser Erscheinung. Man fragt sich natürlich, womit haben wir es da eigentlich zu tun? Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. The market is not functioning properly. More businesses would close their doors and millions of Americans could lose their jobs. Die zweite Ebene, da geht es jetzt mehr oder weniger um den Umfang, auch um die Reichweite dieser Krise. Denn all die Krisen vorher, von die ich jetzt gerade so kurz skizziert habe, die waren ja immer begrenzt, entweder auf bestimmte Länder, auf eine Weltregion, und die kamen nicht alle gleichzeitig, sondern versetzt, oder sie waren konzentriert auf bestimmte Sektoren, wie zum Beispiel eben diese Dotcom-Krise. Das waren nur diese Internet-Klitschen. Und jetzt ist der Umfang oder die Reichweite eine ganz andere. Zwar hat man zuerst in Kontinentaleuropa, kann mich noch gut erinnern, Herbst letzten Jahres, und vor allem in der BRD so, zunächst so getan, als wäre das etwas jenseits des Atlantik, nicht? Oder zumindest jenseits des Ärmelkanals. Also man hat davon geschwafelt, es wären halt die unseriösen Praktiken des angelsächsischen kapitalistischen Modells. Und da ist natürlich die Ideologie des Anti-Amerikanismus nicht weit, das ist ja weit verbreitet, dass also statt Kritik der kapitalistischen Produktionsweise sowas wie Antisemitismus oder versteckter Antisemitismus oder eben Anti-Amerikanismus, die bösen Amis waren's, und wir haben eben unseren guten, eigentlich könnten ihn zumindest haben, rheinischen Kapitalismus. Nicht? Man hat gleich die Visage von dem Ludwig Erhard wieder im Kopf. Wenn man sich noch erinnert an Herbst letzten Jahres, da war ja diese anti-amerikanische, diese Ausfälle kamen ja regelrecht von den Spitzen der deutschen Regierung. Also Steinbrück und Merkel, die haben da eben genau das gesagt, also jenseits des Atlantik, zu uns kommt es so arg nicht rüber. Wir sind, kann mich noch gut erinnern, wir sind gut aufgestellt, so hieß es da. In Wirklichkeit war natürlich erstens gerade die deutschen Landesbanken schon dick drin im Schlamassel, das wussten die auch. Und zum anderen war es natürlich so, das kam eben nicht von jenseits des Atlantik oder von jenseits des Ärmelkanals, sondern es waren ja die deutschen Regierungen seit Helmut Kohl selber. Also die Kohl-Regierung, die rot-grüne Koalition und jetzt die große Koalition unter Merkel, die haben alle in eine Richtung gearbeitet, nämlich genau das, was Sie jetzt kritisieren, als überhitzt neoliberal aus den USA kommt, das haben Sie ja genau in der Bundesrepublik auch mit Gesetzesmaßnahmen selber auf den Weg gebracht. Die berühmte Deregulierung der Finanzmärkte und eben alles hinsteuern, damit eben gerade das, was man jetzt inzwischen als Finanzblasen entdeckt hat, damit das tatsächlich auf den Weg kommt. Ja, und jetzt hat sich's eben rausgestellt, nicht? Das ist diesmal nicht regional und nicht sektoral begrenzt, sondern es ist weltweit. Es ist eine simultane weltweite Finanzkrise. Man hat es ja erlebt, von Island bis Kasachstan sind die Schockwellen gelaufen und kein einziges Land dieser Welt ist davon unberührt. Kein einziges Bankensystem wo auch immer auf der Welt, ist davon unberührt. Es gibt also hier einen Verkettungszusammenhang. Das ist eine neue Qualität im Vergleich zu dieser dichten Kette von Finanzkrisen, die ich vorhin skizziert habe. Dann kommt der nächste Punkt, die Frage der Phänomenologie, der Erscheinungen, der Dimension. Zunächst mal auch wieder Herbst 2008, hieß es allenthalben in den Medien, von den Wirtschaftsinstituten, von den mehr oder weniger sich für kompetent haltenden, ja, das spielt sich ja alles bloß im Finanzhimmel ab. Das sind negative Erscheinungen im Finanzüberbau, im Kreditsystem, in diesem Spekulationssystem. Aber die Realökonomie, die sogenannte, also die wirkliche Warenproduktion, die wirkliche reale Konjunktur, das ist ja relativ robust. Natürlich, vielleicht gibt es einen gewissen Rückschlag auf die Realökonomie. Und zuerst hat man ja gedacht, das wird ja wahrscheinlich relativ moderat sein. Ich darf auch wieder erinnern an das, was sehr schnell vergessen wird. Die Prognosen der Wirtschaftsinstitute seit letztem Herbst, die haben noch mehrere Prozent Wachstum für dieses Jahr vorausgesagt und dann eben immer schneller Korrektur der Prognosen nach unten. Inzwischen haben wir es mit einem beispiellosen Absturz der Weltkonjunktur zu tun. Es wird, denke ich, völlig zu Recht von einer neuen Weltwirtschaftskrise gesprochen. Und das heißt natürlich letztendlich, die Prognosefähigkeit der offiziellen Institutionen und der offiziellen Wirtschaftswissenschaft hat sich restlos blamiert. Und eigentlich ist das nicht nur ein Bankrott des Neoliberalismus als bestimmter Doktrin, sondern der Volkswirtschaftslehre überhaupt als Wissenschaft. Also die trauen sich ja inzwischen gar keine Prognosen mehr zu machen oder nur noch sehr vorsichtig. Und es kam völlig überraschend, wie ein Naturereignis, wie eine Naturkatastrophe. Kein Mensch hat es geglaubt. What we have to do is bring this thing under control and take down the present financial monetary system. Es ist überhaupt nicht daran zu denken, dass hier amerikanische Banken sich erst die Tasche voll machen. The best time to buy when there's blood on the streets. Und dann soll der deutsche Steuerzahler dafür auch noch gerade stehen. Es hat eine größere Rettungsaktion bis hier in der Bundesrepublik Deutschland an meiner Erinnerung nicht gegeben. Aktien sind gerade billig. Jetzt noch ein Punkt zu der Erscheinungsebene. Was passiert jetzt? Es kommt jetzt, ist sowas auf den Weg gekommen, Rettungspakete, Konjunkturprogramme. Das ist ja gerade der Bruch jetzt. Plötzlich ist über Nacht scheinbar der Neoliberalismus passé und der Staat wird wieder als letzte Instanz angerufen, als Deus ex machina sozusagen. Fast scheint so, als wäre gewissermaßen diese ganze neoliberale Ära bloß so eine Spielwiese gewesen. Da haben sich halt, hat sich das Kapital, die Start-ups, das Unternehmertum, hat sich da so ein bisschen ausgetobt wie im Sandkasten. Jetzt ist das Ganze in die Luft geflogen. Jetzt muss gewissermaßen die Erwachseneninstanz das Ganze in die Hand nehmen. Und das ist dann der Staat. Und man hofft anscheinend sehr stark, nachdem er bis vor kurzem den Staat ja für von übel gehalten hat, er soll bloß nicht jetzt seine Finger da reintun in die Ökonomie. Jetzt auf einmal ist er wieder gut gelitten, eben als Rettungsinstanz. Die Frage ist natürlich, ob der Staat das überhaupt kann und welche Gründe das eigentlich sind, dass jetzt der Staat eintreten muss und was da jetzt weiter passiert. Das ist eigentlich eine völlig offene Frage. Was so offensichtlich in der Stimmung da ist, das ist die Hoffnung. Die blanke, pure, blauäugige Hoffnung, irgendwie wird es jetzt der Staat schon richten. Keiner weiß genau wie, kann man auch nicht genau sagen. Ja, und jetzt letzter Punkt der Oberflächenerscheinung der Phänomenologie dieser Krise. Irgendwie ist sie noch nicht wirklich im Alltag angekommen. Wenn man sich das anhört, zunächst mal waren es ja so Meldungen über Billionen von Dollars, die verbrannt worden sind, wie es so schön heißt, die also sich in Luft aufgelöst haben, dieser Finanzblasen. Ja, und so what? Ja. Dann hat man natürlich, als Lehman Brothers über den Jordan ging, plötzlich als die isländischen Banken, als Island praktisch Staatsbankrott gemacht hat, kam das schon ein bisschen an, nicht? Also einige, vor allem im norddeutschen Raum und im westdeutschen Raum, da waren viele auch kleinere Sparer, gerade über das Sparkassensystem übrigens, eben investiert, zum Beispiel bei diesen isländischen Banken und teilweise in Lehman Brothers. Das hat also einigen schon einen Teil ihres kleinen oder größeren Vermögens gekostet, aber so voll ist es nicht da. Dass es eine Weltwirtschaftskrise ist, hat sich noch nicht wirklich niedergeschlagen. Es sind erstmal eine gewisse Steigerung der Arbeitslosenzahlen. Also die Euphorie, die kurz vorher noch da war mit diesem scheinbaren globalen Aufschwung, die ist zwar weg, Arbeitslosenzahlen sind gestiegen, aber immer noch erheblich unter 4 Millionen. Dafür sind mittlerweile fast 2 Millionen, also ich spreche jetzt von der Bundesrepublik, ist es überall ähnlich oder sogar schlechter, fast 2 Millionen in Kurzarbeit. Und kein Mensch weiß so genau, also es gibt schon drohende Großbankrotte. Ich erinnere an Schaeffler Conti, dann Opel, dann Arcandor, Quelle Karstadt. Und irgendwie, da wird es jetzt auch, so hofft man auch, dass der Staat das auffangen kann, staatliche Kredite, Bürgschaften und so weiter. Aber im Alltagsbewusstsein ist es noch nicht angekommen. Es ist sozusagen immer das Problem derer, die es gerade trifft. Und das allgemeine Bewusstsein ist noch so, dass man denkt, man kommt selber davon. Also diese Blauäugigkeit, die wir bei den offiziellen Institutionen haben, die ist bei den großen Teilen der Bevölkerung eigentlich erst recht da. Man glaubt es einfach nicht so recht, dass jetzt wirklich ein dickes Ende nachkommt. Es ist nur so, wenn man sich jetzt den Einbruch der Wachstumsraten allein anschaut, also die mittlerweile Erwartung für dieses Jahr ist ein Einbruch von 6-7%. Das ist für Kapitalismus eine Katastrophe, weil Kapitalismus ist ausgelegt auf ununterbrochenes Wachstum. Und die Größenordnung von 7% Einbruch, die war tatsächlich zuletzt in der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933. Also diese Dimension ist jetzt schon erreicht. Nur, wenn man jetzt den Sprung zurück macht, im Herbst 1929 oder im Frühjahr 1930 war das auch noch nicht so ganz klar. Da wussten die Leute nicht, dass sie jetzt in der Weltwirtschaftskrise leben, wie das später genannt worden ist. Sondern da war das auch noch nicht voll angekommen. Und so eine Krise, die spielt sich schubweise ab. Das ist etwas, was mit Umschlagszyklen zu tun hat, mit dem Ablauf von Kettenreaktionen. Auch damit komme ich da noch drauf, dass der Staat das zunächst mal tatsächlich versucht aufzufangen. Aber das alles, diese Realisierung des Einbruchs, der jetzt auf der Wachstums- und Finanzebene stattgefunden hat, das wird in der Realität und auch im Alltag ankommen. Also mache ich halt jetzt wieder eine Prognose mal. Das dicke Ende kommt ab Herbst beziehungsweise im kommenden Winter. Da muss man sich jetzt nicht mehr sehr weit aus dem Fenster lehnen, um so eine Prognose abzugeben. Die wird auch in der bürgerlichen Wirtschaftspresse so diskutiert. Also in der Bundesrepublik kommt natürlich noch hinzu, dass im Herbst die Bundestagswahl ist und bis dahin will man möglichst den Dammbruch vermeiden. Aber danach, dann wird dieses dicke Ende kommen, sowohl von dem wirklich schweren Einbruch in der Realwirtschaft, die Explosion der Arbeitslosenzahlen, das Ende dieser Illusionen, die momentan noch da sind und eben auch vermutlich, dass die staatliche Krisenverwaltung auch sozial repressiv sich dramatisch verschärfen wird. Da komme ich dann nochmal drauf. Das war jetzt sozusagen diese Erscheinungsebene. Aktien sind gerade billig zu haben. Dumm wäre nur, wenn Sie Ihren nicht rechtzeitig verkauft haben. Die Alternative ist, Sie drucken Geld wie verrückt. Ganz offensichtlich haben die Aufsichtsbehörden das Casino-Spiel an den Finanzmärkten nicht mehr im Griff. Die Krise zeigt eindeutig die Notwendigkeit und Aktualität von staatlichem Handeln, das den Märkten Spielregeln und damit auch Grenzen setzen muss. Die Frage, ja, was passiert hier eigentlich? Wie kann man das erklären? Und ich versuche es eben immer wieder mit der marxischen Kritik der politischen Ökonomie zu erklären. Und da muss ich jetzt sozusagen einen Sprung zurück machen von dieser Erscheinungsebene, das, was man jeden Tag aus den Medien mitbekommen kann, zu diesen theoretischen Begriffen. Ich will es also so einfach wie möglich zu halten, jetzt nicht die diffizilen theoretischen Strukturen hier reproduzieren, aber einige Begriffe zumindest muss ich noch mal einführen. Was also eigentlich die Grundlage des Kapitalismus ist und was sozusagen die Grundlage seiner Krisenhaftigkeit oder seiner inneren Krisenpotenz ist und wie sich die heute äußert, warum das jetzt zu so einer neuen Weltwirtschaftskrise geworden ist. Da kann also Marx durchaus einiges dazu beitragen, das zu erklären. Also zunächst mal ist ja Kapitalismus bekanntlich die ununterbrochene Produktion von Profit. Es geht darum, dass aus einem Euro zwei gemacht werden. Das ist sozusagen die, jetzt populär ausgedrückt, die Grundlogik des Ganzen. Nun fragt sich natürlich, was ist das eigentlich, was dieser Logik zugrunde liegt? Was ist eigentlich dieser Wert, der sich in Mehrwert verwandeln soll? Marx hat dafür einen Begriff, der für jemand, der sich damit jetzt nicht befasst hat, auf den ersten Blick etwas befremdlich klingt, obwohl er durchaus etwas bezeichnet, was eigentlich jeder kennt, der nämlich malochen muss, irgendwo sozusagen in die Arbeit gehen muss, um sein Geld zu verdienen, um damit Waren kaufen und die konsumieren zu können. Also diese heilige Dreieinigkeit, Arbeit haben, Geld verdienen, Waren kaufen und konsumieren, das ist dieser Zusammenhang, den jeder kennt. Und jetzt hat Marx dafür diesen befremdlichen Begriff abstrakte Arbeit. Abstrakte Arbeit, das heißt eben erstmal, es wird vom Inhalt abstrahiert. Das heißt, es muss eigentlich sowohl der Repräsentanz des Kapitals und natürlich dann auch des Staates, als auch der Repräsentanz der Lohnarbeit und den einzelnen Menschen, egal in welcher Funktionsstelle in diesem System sie sich befindet, muss es eigentlich vollkommen egal sein, was sie da inhaltlich machen. Auch wenn sie damit Bauchschmerzen haben, vielleicht moralische oder so, aber der Inhalt ist gleichgültig. Es geht nur ums Geldverdienen und das Geldverdienen geht nur, wenn aus Wert mehr Wert wird. Diese endlose Verwertungsmaschine aus einem Euro zwei machen. Und womit das gemacht wird, ist eigentlich scheißegal. Ob das die Produktion von Schokoladentörtchen ist oder von Tretminen, von Handgranaten, von irgendeinem Unsinn, von Opel-Autos oder was weiß ich, von Nasenringen, es ist alles ganz egal. Der Inhalt ist egal, Hauptsache es wird aus einem Euro zwei und damit alle, die daran beteiligt sind, verdienen dann Geld. Ja, das ist so die eine Ebene, diese inhaltliche Gleichgültigkeit hat was zu tun, das will ich nur in Parenthese einfügen, mit etwas, was ich heute nicht thematisieren kann, nämlich mit der ökologischen Krise. Abstrakte Arbeit, diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt, heißt natürlich auch ein Aspekt von Naturzerstörung, die Gleichgültigkeit gegenüber den natürlichen Folgen dieser Art von abstrakten Produktion, aus Geld mehr Geld zu machen. Aber ein zweiter Aspekt, außer dieser Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt und damit verbunden, das ist eine zweite oder andere Ebene der Abstraktion, nämlich eben diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Inhalt, die kommt daher, dass es, wie Marx sagt, hier eine Reduktion gibt. Wenn es egal ist, was ich produziere, was hier produziert wird, inhaltlich, dann heißt es auch, es geht um was anderes. Dieses andere, das ist erstmal äußerlich Geld, ja, aber dem zugrunde liegt, laut Marx, eben die Reduktion dieser sogenannten Arbeit. Auch deswegen heißt dann abstrakte Arbeit die Reduktion auf die Verausgabung abstrakt menschlicher Energie. Er nennt es die Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn. Das klingt zunächst so verrückt, wie es auch real ist. Nur ist es ja unsere Normalität. Das heißt, uns kommt es nicht mehr besonders verrückt vor. Es geht eigentlich nur darum, in diesem betriebswirtschaftlichen Funktionsraum, ganz unabhängig vom Inhalt, der kann auch wild wechseln, nicht? Menschliche, abstrakt menschliche Energie in diesem Funktionsraum zu verausgaben und diese Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn, unabhängig vom Inhalt, der damit transportiert wird, diese Verausgabung von Nerv, Muskel, Hirn, das ist eigentlich die Grundlage des sogenannten Werts, dieses ökonomischen Werts. Und dieser Wert erscheint dann wieder als Wertgegenständlichkeit an den Waren. Da kommt die nächste Verrücktheit. Gesellschaftlich gesehen, unter diesen Verhältnissen, ist ein Tisch, ein produzierter Tisch, kein Tisch, sondern die Repräsentanz einer vergangenen Menge abstrakter Arbeit. Also von menschlicher Energie, abstrakt menschlicher Energie. Und von diesen Riesenmasse von Wertgegenständlichkeiten, die alle auf dieselbe Reduktion gebracht sind, sie repräsentieren abstrakt menschliche Arbeit, abstrakt menschliche verausgabte Energie, wird die eine Ware ausgesondert, die sich dann als Geld konstituiert, die sozusagen die Funktion hat, diesen Wert, diese vergangene abstrakte Masse menschlicher Energie sozusagen dinglich auszudrücken. Da kann man so handgreiflich sehen, was der Marx eigentlich mit Fetischismus der Moderne meint. Dieses komische Ding, inzwischen ja faktisch reduziert auf elektronische Buchungsimpulse, dieses abstrakte Ding, das repräsentiert dann sozusagen diese vergangene, verausgabte, abstrakte Arbeit. Und jetzt geht es eben einfach nur darum, diese Selbstzweckmaschine, nämlich aus Wert mehr Wert, aus Geld mehr Geld zu machen, ununterbrochen am Laufen zu halten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das eigentlich vor sich? Da kommt ein weiterer Aspekt dieser abstrakten Arbeit, nämlich das geht nur, weil die menschliche Arbeitskraft selber eine Ware geworden ist, die einen Wert hat. Das heißt, so wie man geht und steht, wie man ausgebildet oder nicht ausgebildet ist, ist man eine sogenannte Arbeitskraft. Und diese Arbeitskraft hat, wie der Tisch und wie alle anderen, repräsentiert eine bestimmte Menge abstrakter Arbeit, nämlich die notwendig ist, die sich dann auch in Geld darstellt, um diese Arbeitskraft, auf die man jetzt reduziert ist als Mensch, zu reproduzieren. Das heißt, Essen, Trinken, Wohnen und so weiter, Kulturgüter, soweit das notwendig ist, um am nächsten Tag wieder auf der Matte zu stehen und diese ganze Verrücktheit aus einem Euro zwei machen, weiter betreiben zu können. Nun hat aber die menschliche Arbeitskraft sozusagen eine bestimmte Eigenschaft. Das ist die einzige Ware in dieser universellen Warenwelt, die mehr Wert produzieren kann, als sich selber gekostet hat. Das heißt, jede Arbeitskraft ist fähig, pro Tag, pro Woche, pro Jahr, pro Lebenszeit mehr Arbeitskraft, menschliche Energie zu verausgaben, als nötig ist, um im Geldwert sozusagen ihre eigenen Reproduktionskosten wieder einzuspielen. Das heißt, diese wahre Arbeitskraft, indem sie angewendet wird als Kapitalbestandteil, soweit wir in die Arbeit gehen, unser Geld verdienen, verwandeln wir uns für diese Zeit in einen Kapitalbestandteil, nämlich den der lebendigen Arbeit, die also dann diesen berühmten Mehrwert zu produzieren hat. Das klingt jetzt vielleicht auch insofern befremdlich, als der traditionelle Marxismus dieses ganze System so etwas versucht hat, dem gesunden Menschenverstand mehr plausibel zu machen. Und da geht es oft in die Richtung, dass man denkt, das Ganze hat bloß was mit dem subjektiven Bereicherungstrieb der sogenannten Kapitalisten zu tun. So ist es aber nicht. Um den geht es überhaupt nicht, ob die das subjektiv den Trieb haben oder nicht, ob die sich daran aufgeilen oder nicht. Sie sind reine Funktionsträger dieser Selbstzweckmaschine aus einem Euro zwei machen. Das ist ein gesellschaftlicher Selbstzweck, eine Art gesellschaftliche Maschine, an der alle bloß als Funktionsträger dranhängen. In verschiedenen Funktionen natürlich, das macht auch soziale Unterschiede aus, aber alle sind gleichermaßen Funktionäre bloß, auch die Kapitalisten, die man deswegen nicht mit dem Kapital verwechseln darf, Funktionäre dieses Vorgangs, dieser endlosen Produktion von Mehrwert von aus einem Euro zwei machen. Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. The market is not functioning properly. More businesses would close their doors and millions of Americans could lose their jobs. Ja, die Notenbanken sind eine Katastrophe. Das ist das größte Unheil des 20. und 21. Jahrhunderts sind die Notenbanken. Die werden das ganze System in den Kollaps bringen. Das ist ganz klar. Kommunismus ist kollapsiert. Die nächste Station ist, der Kapitalismus wird auch kollapsieren, wegen weitgehenden Notenbanken. Jetzt muss man natürlich sagen, das Ganze spielt sich ja nicht so ab, dass hier die einzelnen Unternehmen diesen Mehrwert produzieren durch ihre angewendete Arbeitskraft, ne? Und dann dieses Geld auf dieser betrieblichen Ebene damit vermehrt wird. So ist es ja nicht, sondern das Kapital gibt es ja nur im Plural. Es gibt die vielen Einzelkapitalien und die müssen ja, um die Verwandlung von abstrakter Arbeit in Mehrwert real machen zu können, müssen sie ja die Kapitalbestandteile einkaufen, das Sachkapital, die Maschinen und so weiter, die Arbeitskraft, beides anwenden in diesem betriebswirtschaftlichen Funktionsraum. Die menschliche Arbeitskraft muss etwas beitragen zur gesellschaftlichen Mehrwertproduktion. Die wird dann in irgendeiner Weise von der Gesamtmasse der Waren repräsentiert und rückverwandelt in das Geld. Also den einen Euro, der da reingesteckt worden ist, damit zwei draus werden, das Zwei-Werden, das findet ja erst durch einen Verkauf auf dem Markt statt. Das heißt, das Ganze muss durch die Marktvermittlung oder durch die sogenannte Zirkulationssphäre, die Sphäre des Kaufs und Verkaufs, erstmal hindurchgehen. Und realisiert wird der berühmte Mehrwert erst durch den Verkauf der Waren auf dem Markt, indem er sich dann wieder in Geld zurückverwandelt, aus dem Warenkapital wieder zurückverwandelt in Geldkapital. Nun ist aber so, indem das so auseinanderfällt, das nicht auf der einzelnen betrieblichen oder Unternehmensebene stattfindet, sondern erst in die gesellschaftliche Vermittlungssphäre der Zirkulation des Marktes muss, fällt die Produktion des Mehrwerts, die in den einzelnen Unternehmen stattfindet, und diese Realisierung auf dem Markt, das fällt auseinander. Und auf dem Markt gibt es etwas, was auch jeder kennt, nämlich die Konkurrenz. Die Konkurrenz der verschiedenen Unternehmen, sowohl innerhalb einer Branche als auch unter den verschiedenen Branchen, unter den verschiedenen Weltregionen und so weiter, den Standorten, den berühmten, als eine universelle Konkurrenz. Und wie kann man sich das erklären? Man kann sich's eigentlich nur so erklären, dass dieser berühmte Mehrwert, ich habe es gerade schon angedeutet, nicht mit einer bestimmten Quantität in einem bestimmten Unternehmen produziert wird. Und genau die Quantität, die in dem Unternehmen Mehrwert produziert worden ist, die wird dann von diesem Unternehmen auf dem Markt auch realisiert. Dann bräuchte man eigentlich den Markt gar nicht, dann bräuchte man auch vor allem die Konkurrenz nicht. Man kann sich also nur eigentlich so erklären, dass es sich eben nicht um ein einzelbetriebliches, ein Einzelunternehmensverhältnis handelt, das Kapitalverhältnis, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Verhältnis. Der Mehrwert ist eine gesamtgesellschaftliche Größe. All die Produktionen in den verschiedensten Arten von Unternehmen tragen zu einer gesamtgesellschaftlichen Aggregierung dieses produzierten Mehrwerts, der sich in der Gesamtmasse der produzierten Waren und Dienstleistungen darstellt, tragen dazu bei. Aber die Konkurrenz sorgt dafür, dass sich jedes einzelne Unternehmen durch die Konkurrenz, indem es in der Konkurrenz erfolgreich ist, ein bestimmtes Quantum dieses gesellschaftlich aggregierten Mehrwerts aneignet. Das ist dann was anderes, das heißt, dieser gesamtgesellschaftliche Mehrwert wird durch die Konkurrenz auf die einzelnen Kapitalien verteilt oder anders gesagt, das einzelne Kapital eignet sich nicht den Mehrwert an, der in seinen eigenen vier Wänden produziert wurde, sondern einen Teil des gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts, den es in der Konkurrenz, durch die Konkurrenz auf sich, auf seine Waren ziehen kann. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt. Ich kann es jetzt nicht genau an Marx auseinanderlegen. Das wäre das Problem, das ist der erste Band des Kapitals und dann der dritte Band des Kapitals, wo das ein bisschen changiert. Diese Vorstellung, wird der Wert im Einzelunternehmen, im Einzelkapital produziert und dann auch realisiert, oder ist es diese Vermittlung, erst durch die Konkurrenz, das kommt dann im dritten Band. Das ist oft unklar, auch bei marxistischen Diskussionen und eben den berühmten Kapitalschulungen. Aber ich habe es jetzt mal versucht, so wie es, wenn man den dritten Band voll durchgearbeitet hat und auch gewisse Widersprüche, die da noch drin sind, auch in der marxischen Argumentation rausnimmt, eben es ist dieses gesamtgesellschaftliche Verhältnis und diese Realisierung des Mehrwerts, des Stück vom gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts durch die Konkurrenz. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt zur Krise. Denn es gibt da sowas wie einen inneren Selbstwiderspruch dieses gesellschaftlichen Verhältnisses, dieser seltsamen Verwertungsmaschine. Und zwar gerade durch die Bewegung der Konkurrenz. Ich will es mal jetzt ganz einfach in ein paar Schritten aufbauen. Wie setzt man sich denn in der Konkurrenz durch? Bekanntlich, indem man billiger anbietet. Wie kann man billiger anbieten als andere? Indem man höhere Produktivität hat. Das kann man auch in jeder Zeitung lesen. Hohe Produktivität, Produktivitätssteigerung ist wichtig. Das heißt einen höheren Output der eigenen Waren in kürzerer Zeit. Und das ist das, was Marx schon im 19. Jahrhundert beschrieben hat. Durch die Konkurrenz vermittelt ein allgemeiner Zwang zur Entwicklung der berühmten Produktivkräfte. Permanente Produktivitätssteigerung. Muss jedes einzelne Kapital machen, bei Strafe des Untergangs, weil sonst auf dem Markt in der Konkurrenz nicht mehr mithalten kann. Höhere Produktivität bedeutet aber weniger Verausgabung dieser berühmten abstraktmenschlichen Energie pro Produktion einer einzelnen Ware. Daraus folgt eigentlich historisch eine fortschreitende Entwertung der einzelnen Waren, eben weil sie insgesamt und damit auch jede einzelne immer relativ weniger verausgabte abstrakt menschliche Energie repräsentieren können. Und man könnte, wenn man das jetzt rein logisch betrachtet, sagen, das muss irgendwann auf einen historischen Kulminationspunkt zutreiben. Das heißt, wenn Marx sagt, diese abstrakte Arbeit ist die Substanz des Werts und damit letztlich auch des Geldes, um das es ja geht, dessen Vermehrung, dann wird durch diesen Prozess der permanenten Produktivkraftentwicklung ja Arbeit überflüssig. Das heißt, dieser Wert, das Kapital, entsubstantialisiert sich oder entwertet sich. Die Selbstentwertung des Werts durch diese Aushöhlung, durch die permanente Produktivkraftentwicklung. Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. The market is not functioning properly. More businesses would close their doors, and millions of Americans could lose their jobs. Die Notenbanken sind eine Katastrophe. Das ist das größte Unheil des 20. und 21. Jahrhunderts sind die Notenbanken. Die werden das ganze System in den Kollaps bringen. Das ist ganz klar. Der Kommunismus ist kollapsiert. Die nächste Station ist, der Kapitalismus wird auch kollapsieren, wegen weitgehenden Notenbanken. What we have to do is bring this thing under control and take down the present financial monetary system. Es ist überhaupt nicht daran zu denken, dass hier amerikanische Banken sich erst die Tasche voll machen. The best time to buy when there's blood on the streets. Und dann soll der deutsche Steuerzahler dafür auch noch gerade stehen. Es hat eine größere Rettungsaktion bis hier in der Bundesrepublik Deutschland an meiner Erinnerung nicht gegeben. Aktien sind gerade billig zu haben. Dumm wäre nur, wenn sie ihre nicht rechtzeitig verkauft haben. Die Alternative ist, sie drucken Geld wie verrückt. Ganz offensichtlich haben die Aufsichtsbehörden das Casino-Spiel an den Finanzmärkten nicht mehr im Griff. Die Krise zeigt eindeutig die Notwendigkeit und Aktualität von staatlichem Handeln, das den Märkten Spielregeln und damit auch Grenzen setzen muss. Genau, I just don't know. Ja, damit sind wir natürlich bei etwas angelangt, was ein bisschen schwierig ist, weil auch in der linken und marxistischen Debatte gibt es so eine Vorstellung von Krise, die gerade aufs Gegenteil hinausläuft, die sagt, ach, das ist so ein Quatsch, mit dem auf einen logischen, historischen Kulminationspunkt zutreiben, ist doch Unsinn. Die Krise hat ja bloß so eine Bereinigungsfunktion, die entwertet halt Kapital und dann geht es wieder von Neuem los, ne? Und da könnte man sagen, ja, Kapitalismus ist dann eigentlich nur die ewige Wiederkehr desgleichen und es ist ja immer dieselbe betriebswirtschaftliche Fließ- und Funktionszeit, in der diese abstrakte Arbeit stattfindet und das kann an sich endlos weitergehen. Dabei wird aber abgesehen von diesem Problem der Produktivkraftentwicklung und da gibt es eben den US-amerikanischen marxistischen Theoretiker Moishe Postone, der unterscheidet da zwei verschiedene Zeitformen im Kapitalismus. Das eine ist die ewig wiederkehrende, tatsächlich scheinbar ewig wiederkehrende, abstrakte betriebswirtschaftliche Fließ- und Funktionszeit, diese ewige Verausgabung abstrakter Arbeit, Verausgabung Nerv, Muskel, Hirn ist immer dasselbe. Auf der anderen Seite aber, die zweite Zeitform, das ist die konkret historische Zeit dieser Produktivkraftentwicklung. Und die ist nicht die ewige Wiederkehr desgleichen, sondern da findet ja ein Prozess der Aufschaukelung sozusagen dieser Produktivkraftentwicklung statt. Und der Kapitalismus erzeugt ein ständig neues sogenanntes Produktivitätsniveau, hinter das er nicht mehr zurückgehen kann. Also der Kapitalismus kann alles Mögliche, er kann sich an sehr vieles anpassen, bloß nicht an sich selber, nämlich er kann zum Beispiel nicht zurück zur Dampfmaschine. Ein einmal erreichtes Niveau dieser Produktivkraftentwicklung, das ist in das menschliche globale Wissen eingeschrieben, das kann man auch nicht kaputt machen, das ist etwas, was irreversibel ist. Also hier auf der einen Seite scheinbar die ewig gleiche Wiederholung dieser Verwertungsbewegung, auf der anderen diese irreversible, dieser geradlinige Zeitpfeil dieser Produktivkraftentwicklung. Ja, jetzt habe ich gesagt, es treibt auf einen historischen Kulminationspunkt zu. Man kann es jetzt erstmal den Grund auch so formulieren, dass gerade diejenigen Einzelkapitalien eignen sich jeweils den größten Teil des vorhandenen gesellschaftlichen Mehrwertkuchens, diese Aggregierung dieser Gesamtmasse verausgabter menschlicher Energie. Gerade diejenigen eignen sich den größten Teil dieses Kuchens an, die gleichzeitig, indem sie die Produktivkraftentwicklung am meisten vorantreiben, die gleichzeitig am meisten zu dessen fortschreitender gesellschaftlicher Aushöhlung beitragen, indem sie Arbeit überflüssig machen. Aber Arbeit ist ja eben laut Marx die Substanz des Ganzen. Es geht eigentlich darum, wenn man aus Geld, mehr Geld aus einem Euro immer zwei machen will, heißt es, man muss aus Arbeit gleichzeitig immer mehr Arbeit machen. Aus Verausgabung abstrakt menschlicher Energie immer mehr Verausgabung abstrakt menschlicher Energie. Das gehört zu diesem Selbstzweck dazu. Aber die Konkurrenz bringt eben das genaue Gegenteil letztlich hervor. Jetzt ist natürlich dann die Frage, warum hat es denn so lange funktioniert überhaupt? Kapitalismus, zumindest wie Marx sagte, auf seiner eigenen Grundlage prozessierend, sich entwickelnd. Das haben wir seit ungefähr 200 Jahren, nicht? Als die Industrialisierung in England anfing. Das war der Kapitalismus auf seinen eigenen Grundlagen, nachdem er erstmal eine lange Anlaufgeschichte hatte. Und warum hat es denn in den 200 Jahren funktioniert? Warum ist da der Kulminationspunkt nicht gleich erreicht worden? Wir haben ja schon seit der Dampfmaschine diese ansteigende Produktivkraftentwicklung, die menschliche Arbeitskraft in gewisser Weise überflüssig macht. Nun, da gibt es auch, das hat Marx analysiert, sowas wie einen historischen Kompensationsmechanismus. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem, was die Konkurrenz erzeugt. Also in der setzt man sich durch, indem man billiger anbietet, mittels Produktivkraftentwicklung. Das heißt eben Verbilligung der Waren, weil das ja alle gegenseitig sich aufschaukelnd machen. Relative Verbilligung der Waren, das bedeutet aber Erweiterung der Märkte. Das heißt, frühere Luxuswaren gehen zunehmend in den Massenkonsum ein. Ich habe mein Paradebeispiel Auto, das bringe ich da immer. Vor dem Ersten Weltkrieg war es ein Luxusgegenstand für die Upper Ten, wie ungefähr heute ein Privatflugzeug. Durch die Produktivkraftentwicklung des 20. Jahrhunderts, den berühmten Fordismus, Fließband, Automatisierung und so weiter, ist das Auto so billig geworden, dass es in Massenkonsum eingehen konnte. Dass also Hinz und Kunz sich dieses Stinkvehikel eben kaufen konnten, ne, was vorher ein Luxusgegenstand für wenige war. Gehe ich jetzt auch wieder nicht auf die ökologischen Wirkungen ein, ne, die berühmten Risiken und Nebenwirkungen, mit denen wir es ja inzwischen auch zu tun haben. Ich bleibe jetzt bei dieser ökonomischen Logik. Ja, wenn also das so ist, was bedeutet das dann für die Produktion von Mehrwert? Der Wert und Mehrwert vermindert sich durch das Überflüssigmachen von menschlicher Arbeitskraft beziehungsweise Verausgabung menschlicher Energie pro einzelner Ware, pro einzelnes Auto. Also für jedes einzelne Auto, nur deswegen kann es ja auch billiger werden, wird viel weniger menschliche Arbeitskraft verbraucht als vorher. Aber indem sich dieses Gut, diese Ware dann damit in den Massenkonsum eingehen lässt, damit sich die Märkte explosionsartig erweitern, das hat man ja das 20. Jahrhundert hindurch, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, erlebt. Das war ja das berühmte Wirtschaftswunder, wo die Automobilmachung der Gesellschaft ja wirklich ihren Reifegrad erreicht hat. Das bedeutet also, unterm Strich braucht man zwar weniger menschliche, abstrakte Energie pro einzelnes Auto, aber insgesamt erweitern sich die Märkte so, man kann so viel mehr Autos produzieren und verkaufen, dass unterm Strich sogar wieder mehr menschliche, abstrakte Arbeitskraft, Energie benötigt wird, um diese vermehrte Masse von Autos zu produzieren. Und eben, die kann dann wieder in vermehrten Mehrwert verwandelt werden, damit wieder diese Maschinerie aus einem Euro zwei machen, weiterlaufen. Und nun hat man gedacht, das war ja die große Erfahrung, weil das dann gewaltiger Schub war nach dem Zweiten Weltkrieg, das berühmte Wirtschaftswunder, das ist ein allgemeines Gesetz. So ist das immer. Zwar wird relativ Arbeitskraft überflüssig gemacht, aber absolut wird sie dann doch wieder vermehrt durch die Verbilligung, durch die Ausdehnung der Märkte, durch dieses Eingehen in Massenkonsum. Nun gilt es aber nur unter bestimmten Bedingungen, wie sie eben nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben waren und früher auch schon in bestimmten Perioden ähnliche Mechanismen greifen konnten. Es gilt aber nur unter der Bedingung, und deswegen ist es kein wirklich allgemeines und ewiges Gesetz der kapitalistischen Entwicklung, es gilt nur unter der Bedingung, dass die Erweiterung der Märkte größer ist und schneller läuft, als Arbeitskraft pro einzelne Ware überflüssig gemacht, vermindert wird. Und nun haben wir es, jetzt sind wir bei meiner berühmten dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik als Grundlage oder als Auslöser dieser neuen Krisenentwicklung. Wir haben es in der dritten industriellen Revolution in dieser Hinsicht mit einer Umkehrung zu tun, dieses Mechanismus. Erstmals läuft nämlich seit den 80er Jahren mit diesen neuen Technologien die Wegrationalisierung, das Überflüssigmachen von Arbeit, von abstrakter Arbeitskraft, damit Arbeitsmengen, schneller und in größerem Umfang als die gleichzeitige Erweiterung der Märkte. Man kann es an einem einfachen Beispiel des PC, des Personalcomputers und der IT Technologien, also der Informationstechnologien, genauso einfach klar machen wie beim Auto. Nicht? Als das Auto verbilligt wurde und in den Massenkonsum einging, hat es diesen Effekt noch gehabt, weil die Erweiterung der Märkte größer war als die Verminderung von Arbeitskraft pro einzelnes Auto. Jetzt haben wir einerseits dieselbe Entwicklung beim Personalcomputer, bei der Informationstechnologie. Das, was in den 70er Jahren noch schweineteuer war, was sich ganz wenige als Luxus oder sogar bloß große Wissenschaftsinstitutionen oder große Unternehmen leisten konnten, das kriegen inzwischen die Kinder zu Weihnachten geschenkt. Ne? Das hat jeder auf dem Schreibtisch stehen oder sogar in der Hosentasche. Nicht? Das Handy, all diese Dinge. Man kann jetzt im Laufen Filme und Mails runterladen und so. Ne? Also das wäre es noch vor wenigen Jahrzehnten völlig unvorstellbar. Und das ist jetzt alles so relativ billig geworden, eben wieder durch diese Produktivkraftentwicklung, dass es auch wieder in Massenkonsum eingegangen ist. Aber der Effekt wie beim Auto, dass hintendran eine riesige zusätzliche Masse von Arbeitskraft hängt, die da zusätzlich benötigt wird, um diese erweiterte Produktion, die jetzt im Massenkonsum dieser Güter eben eingegangen ist, dass dieser Effekt ist ausgeblieben. Weil eben sich das Verhältnis umgekehrt hat. Es wird jetzt erstmals in der kapitalistischen Geschichte mehr und schneller Arbeitskraft überflüssig gemacht, wegrationalisiert durch diese neuen Produktivitätsstandard der dritten industriellen Revolution, als durch die Erweiterung der Märkte, durch die Verbilligung auch neuer und alter Produkte wieder Arbeitskraft zusätzlich gebraucht wird. Damit erlischt aber dieser historische Kompensationsmechanismus, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, von dem man dachte, gedacht hat ja, der sei ein allgemeines Gesetz. Das wäre immer so. Und jetzt ist es nicht mehr so. Also alle neuen Technologien, wo man immer wieder was drauf setzt, das könnte jetzt wieder einen Aufschwung geben, die treten immer schneller, immer arbeitsärmer schon ins Leben. Und abstrakte Arbeit ist aber nun mal die Substanz von Wert, Mehrwert und damit Kapital. Ja, jetzt kann man sich vielleicht schon von daher ein bisschen einen Zusammenhang herstellen, auch zeitlich, historisch. Nicht? Das liegt jetzt knapp 30 Jahre zurück, der Anfang dieser Entwicklung. Also zur selben Zeit, als die dritte industrielle Revolution diese neue Qualität des Überflüssigmachens von Arbeitskraft gebracht hat, seitdem gibt es einerseits eben die Entwicklung einer strukturellen Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im globalen Maßstab, und andererseits eben diese dichte Kette von Finanzkrisen, die sie in dieser Dichte vorher nie gegeben hat. Das war ja die Entwicklung der letzten 30 Jahre. Soweit Robert Kurz im ersten Teil seines Referats, in dem er zunächst die wesentlichen Begriffe bzw. Grundkategorien zum Verständnis des Kapitalismus entwickelt hat. In der nächsten Sendung wird er ausgehend von diesen Grundkategorien die Entwicklung der Finanzmarktkrise aus den Widersprüchen der Realproduktion konkret anhand der letzten Jahrzehnte skizzieren. Weitere Texte von Robert Kurz finden sich im Internet auf der Homepage www.exit-online.org. Produktion und Sprecher der Sendung: Christian Höhner. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.